Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 567 an Schiller. Sagen Sie mir doch mit einigen Worten, wertester Freund, wie Sie geschlafen haben und wie Sie sich befinden. Vielleicht können Sie noch nicht bestimmen, ob Sie in die Probe kommen werden. Auf alle Fälle, wenn Sie eine Vermehrung des Übels befürchten, so halten Sie sich heute und morgen zu Hause. Ich will indessen, so gut es gehen will, Ihre Stelle vertreten und Ihnen morgen, wie die Sache abgelaufen ist, referieren. Madame Teller las gestern insoweit gut, dass sie nichts falsch las, aber zu matt und leseprobenmäßig. Sie versichert, auf dem Theater würde das alles ganz anders werden, da dieses eine fast allgemeine Schauspielermarotte ist, so kann ich sie ihr nicht besonders zurechnen, obgleich diese Albernheit hauptsächlich Ursache ist, dass keine bedeutende Rolle recht eingelernt wird und dass nachher so viel vom Zufall abhängt. Ich wünsche von Ihnen das Beste zu hören. Weimar, den 25. Januar 1799. G.